عباد الله، مهما طال الليل فالفجر قريب، ومهما اسود الظلام فالله سميع قريب مجيب. والمستقبل للإسلام، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. زندان gül İslam'dır bize, orada gül denilir ümmete. Bir adım var şehadete, dört duvar sette. Diese Mensch, der die Rechte der Menschen, die Rechte der Muslime, ja, er zertritt sie mit den Füßen, als wäre sie nichts wert. Ja. Bei solchen Leuten gibt es keine Gnade. Und das Gleiche gilt auch für die Muharibin min al-Kuffar, la'anahumullah, ja, die Rechte der Menschheit zertreten. Zindan Gülistan'dır bize, orada gül delilir ümmete. Bir adım var şehadete, dört duvar seddeyil bize. Ha, la yerkubune fi mu'minin illen vela dimme. Sie halten sich bei den Muslimen, bei den Gläubigen, sie halten sich nicht an Verträge. Bei denen gibt es keinen irgendeinen Kodex, oder dass wir Familie sind, oder dass wir irgendwas. Nein. Bei den Muslimen gibt es keine Gnade. Erledigt sie alle, löscht sie aus. Ja? Sie wollen, dass es die Muslime nicht mehr gibt auf dieser Welt. Sie wollen sie auslöschen, ausrotten, versklaven. Wer Gnade mit solchen Leuten hat, er hat kein Gehirn im Kopf. Er ist ein richtiger Chimar, ein richtiger Jahsch, ein richtiger Esel. Wallahi. Mit solchen Leuten gibt es keine Gnade. Und auch keine Kompromisse. Und auch keine Friedensverträge. Ja? Es gibt nur was. Wenn du schwach bist, dann gibt es Sabur. Und wenn du stark bist, dann gibt es Saifullah al-Maslul. Nur das, Wallahi. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. Bekämpft die Führer, die Köpfe des Kufrs. Gnadenlos, ohne Erbarmen. Ja? Allah. Olmuş dayan sabırlar ediyor. Her bir gün bir asır olmuş, ayrılık acı geliyor. Ter örgüler prangalar bizlere korku vermiyor. Tel örgüler prangalar bizlere korku vermiyor. İslam uğrunda meşakkat bizlere huzur veriyor. Allah'u müstahin. Und diese Leute sind wallahi, das, jeder Muslim soll das wissen. Na? All das wurde aufgeschrieben, was in den letzten 100 Jahren gemacht worden ist mit den Muslimen. All das steht in Büchern und all das wird nicht vergessen. Was heißt denn Büchern? Sondern es ist aufgezeichnet auf Videos. Ja? Weil die Kuffar lesen keine Bücher mehr. Video, alles. Audio, Video, alles dokumentiert. Ganz genau, wie viel und was sie gemacht haben von ihren, wie sagt man das, Kriminaltaten. Ja? Und wallahi, eines Tages wird die Rechnung am Tisch stehen. Und dafür werden sie teuer bezahlen. Ah. Wallahi, mit Allahs tabarakatala Erlaubnis. Und da, an dieser Sache zweifelt niemand. Ja? Wie Abu Sufyan, Mushrik, aber weise. Er sagt, Al-Harbu Sijal, der Krieg ist wechselhaftes, das Glück im Krieg ist wechselhaft. Ja. Glück, ja, im Kampf ist wechselhaft. Zindan gül İslam'dır bize, orada gül denilir ümmete. Bir adım var şehadete, dört duvar seddeyil bize. Zindan gül İslam'dır bize, orada gül denilir ümmete. Und das wird auch so sein. Ihr denkt euch, den haben sie getötet, den haben sie getötet. Jetzt vor kurzem hören wir einen Daya haben sie getötet, Rahimahullah Ta'ala, Rahmatan Wasi, wenn das stimmt. Ja? Al-Qaida nennt das. Ja? Liebe, ne? Auf jeden Fall, ich habe es in den Nachrichten gelesen, Rahimahullah Ta'ala. Ja? Wallahi, ja, dieses Blut ist nicht umsonst. Ja? Dieses Blut ist nicht umsonst. Wir wissen, die Kuffar müssen uns nicht beweisen und zeigen, dass das Blut von einem Muslim nichts wert ist bei denen. Ja? Aber das einzige Blut, was bei Allah wert ist, ist das von einem Mu'min und von keinem anderen. القوم مسودا أعيد ذكرنا أمجاد عصر وكل من حديث لنا جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا Hast dich vor Allah strafe, Tebareke ve Teala, in dieser und in der nächsten Welt, nur mit La ilaha illallah, beschützt. Ja? Der einzige Schutz in dieser und in der nächsten Welt, vor Allah subhanahu wa ta'ala, wir reden nicht von den Menschen, die Menschen sind schwach. Ja? Hätten wir einen Sultan und einen islamischen Staat, dann würden wir Beispiele nennen. Ja? Aber wir nennen keine. Wir nennen Allah einzig und alleine Tabarak wa ta'ala als das beste Beispiel. Ja? Nur mit La ilaha illallah wirst du dich in dieser Welt und in der nächsten Welt retten. Und die, die es nicht haben, für die gibt es keine Rettung. Nicht in dieser Welt und nicht in der nächsten Welt. Falls sie in dieser Welt irgendwas Schönes, ja, oder irgendeinen Wohlstand gespürt haben, wallahi, die Strafe wird umso gewaltiger für die sein. Sein Qatalahum Allah wa la'anahum. ما حسنا منيعا تتوج هامة السحب السدودا أيا أبناء جندتنا في قوم الله المستعان. Und was es Mu'minin angeht, ajaban li amri al-mu'min, sagt der Prophet Salama. Das Beispiel von einem Mu'min, seine Situation ist ajab. Ajab al-Ujab. Etwas wirklich Wundervolles. Ja? Egal, was ihm passiert, für ihn ist Khair. Er stoßt für ihn. Er kommt in Bedrängnis, in Problemen und so. Er macht Sabr für Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist zufrieden mit Allahs Entscheidung. Er gibt die Schuld sich selber für etwas, was schief gelaufen ist. Ja? Wenn ihm etwas Gutes zustoßt, sagt er, wallahi, einzig und alleine Allah subhanahu wa ta'ala Gnade mir gegenüber. Und ich habe das mit nichts verdient. Das ist pure Gnade Gottes, der Barik und egal was passiert, er ist im Khair. Aber in Kafir, egal was passiert, er ist im Schar. Wenn er im Wohlstand ist, die Strafe wird gewaltiger sein. Wenn er aber im Übel ist oder im Elend, na, dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam über ihn, inna min ashqil ashqiya man jama alayhi faqru dunya wa adhab al akhirah. Der unglücklichste Mensch von allen ist derjenige, bei dem sich, na, zwei Sachen gefunden haben. Na. Was? Al faqru fi dunya, Armut in dieser Welt und die Strafe Gottes in der nächsten Welt. Die bei denen hat nie was Gutes in seinem Leben gespürt. Mit Recht. La haula wa la quwwata illa billah. Allah musta'an. Hasbuna Allah wa ni'mal wakeel. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم. Wir haben letztens begonnen über Rahme zu sprechen, über Gnade, über Barmherzigkeit, Erbarmen, ja, als Eigenschaft eines Mu'mins, barakallahu fikum. Ist das nicht so? Richtig. Aywa. Na. لا حول ولا قوة إلا بالله. باب رحمة العيال. Das Kapitel über die Gnade gegenüber seiner Familie oder seinen Kindern. Barakallahu fikum. Hadith an Abi Hurayrata radiallahu anhu qal, Atta an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam rajulun wa ma'ahu sabiyun. فجعل يضمه إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترحمه قال نعم قال فالله أرحم بك منك به وهو أرحم الراحمين أبو هريرة رضي الله عنه überliefert dass ein Mann kam zum Propheten صلى الله عليه وسلم und hatte einen Jungen in den Armen, hat ihn an die Brust gedrückt und der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte zu ihm, hast du Gnade mit diesem Kind? Hast du Erbarmen mit ihm? Ja? Und der Mann sagte, ja, natürlich habe ich Gnade mit ihm. Und der Prophet sagte, Allah subhanahu wa ta'ala hat mehr Gnade mit dir, als du mit diesem Kind. Subhanallah, wa huwa arhamur rahimin. Und er ist von den Gnädigen der Gnädigste, tabaraka wa ta'ala. Ayo. Naam. Der andere Hadith von Anas ibn Malik sagt, كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة وكان ذئره قينا وكنا نأتيه وقد دخن البيت بإذخر فيقبله ويشمه. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Anas radiallahu anhu, sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war der gnädigste Mensch mit seiner Familie. Also er hat Rahme, Gnade und Erbarmen mit seiner Familie gehabt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte einen Sohn, sagt Anas. Ihn hat er bei einer Familie gegeben, damit er dort zum Stillen. Er hat ihn zum Stillen in ein Dorf zu Beduinen gegeben. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie ihr wisst, er ist bei Beni Sa'ad auch aufgewachsen, alayhi salatu wassalam. Als er ein Baby war, hat man ihn bei Beni Sa'ad, also die Frau von Beni Sa'ad, Halima, As-Sa'adiyya, hat er bei ihr einige Jahre gelebt und hat bei ihr gestillt, alayhi salatu wassalam. Deswegen, was war der Grund, dass damals diese Milchmutter und Milchsohn als Milchtochter so verbreitet war? Nein, es war nicht verbreitet, sondern die Quraysh, die in Medina gelebt haben. Also nicht in Medina. In Medina, ich meine damit die Stadt. Nicht Medina die Stadt, sondern Medina, wenn ich sage, hat es zwei Bedeutungen. Entweder Medina, Al-Medina, Munawwara. Oder wenn man sagt Medina, was bedeutet Medina in der arabischen Sprache? Stadt. Und die waren in welcher Stadt? Mekka. Mekka war eine Touristenattraktion. Ständig sind Leute, Karawanen gekommen, gegangen. Es war die Luft war nicht besonders gut in Mekka. Es haben sich Krankheiten verbreitet, weil je mehr Ausländer und je mehr, wie sagt man das, da Menschen, wie sagt man das, verkehren und hin und her, gibt es mehr Krankheiten und Infektionen und so weiter und so weiter. Einer der wichtigen Gründe, warum die Quraysh ihre Kinder gegeben haben, damit sie draußen die Milch also trinken, damit sie draußen stillen und aufwachsen, war an erster Stelle Gesundheit. Weil die Frauen, die am Land leben, sind gesünder und stärker und haben mehr Milch als die Frauen, die in den Städten leben. Und die Luft draußen ist viel besser für das Kind, als die, also im Tal Mekka, im Tal von Mekka. Barakallahu fikum. Sie können draußen, also in der Wüste spielen, die können dort aufwachsen, mit Allahs Erlaubnis. Und eine der wichtigsten Sachen ist, die Beduinen haben Arabisch gesprochen. Die haben Hocharabisch gesprochen, ohne also grammatische Fehler. Die anderen, die viel mit Ausländern gehabt haben, also zu tun gehabt haben, ihre Sprache war nicht so gut. Ihre Sprache war nicht so gut. Sie kannten vielleicht einen Dialekt von einem bestimmten Stamm. Aber der unter den Beduinen aufgewachsen ist, er konnte, wie sagt man das, er konnte Arabisch, er konnte verschiedene Dialekte, er konnte sogar, also die Beduinen haben sogar, wie sagt man das, haben sich damit haben damit angegeben, dass sie auch die arabische, wie sagt man das, Poesie beherrschen. Barakallahu fikum. Auf jeden Fall, der Prophet wurde stark, ist gesund aufgewachsen in der Wüste und unter anderem hat er perfekt Arabisch gelernt, alayhi salatu wassalam. Ah. Also auf die beste Art und Weise. Viele Sahaba oder die meisten haben den Propheten immer wieder gefragt, was bedeutet dieses Wort? Der Prophet sagt einen Hadith, die Sahaba verstehen nicht, was bedeutet das? Und der Prophet sagt ihnen, was bedeutet dieses Wort? Ja. Abu Huraira radiallahu anhu hat nicht gewusst, was bedeutet Fatir is Samawati wal Ard. Fatir. Was bedeutet was Fatir? Khalik, der Schöpfer, der die Samawat, der die Himmel und die Erde erschaffen hat. Fatir is Samawati wal Ard. Fatir kenne ich nicht. Das Wort. Versetzt ihr mich, Barakallahu fikum. Ihr wisst, in der arabischen Sprache für Löwen, Löwe gibt es 500 verschiedene Namen. Und für Kamel 1000 Namen. 1000 verschiedene Ausdrücke. Ein Kamel. Wir kennen Naka, Ibil, dann kennen wir Jamel, dann kennen wir Naka, Ibil, Jamel. Was? Was kennen wir noch? Das ist ganz genau ein Kamel. Ja? Dromedar. Nein, wir reden in der arabischen Sprache. Barakallahu fikum. Ja? Ala kulli hal, der Prophet hat sein Kind gegeben, damit es gestillt wird. In einer Überlieferung wird hier erwähnt, dass es sich um Ibrahim gehandelt hat, der Sohn von Maria, die Koptin. Barakallahu fikum. Maria, die Koptin. Auf jeden Fall, der Prophet, der Mann oder der Sahabi, in dessen Haus das Kind des Propheten aufwuchs, also die einigen Jahre, das war eine kurze Fetra und dann starb es auch mit Allah subhanahu wa ta'ala Weisheit. Ja. Der Mann war ein Arbeiter und er hat sein Haus immer mit diesem, mit diesem Weihrauch. Hier wird Idhir genannt. Idhir ist eine Pflanze. Direkt übersetzt kann man das als Thymian bezeichnen. Thymian gibt es verschiedene Arten, aber wir kennen nur die eine, was man ins Kochen reingibt. Beim Italiener. Barakallahu fik. Al-Muhim, der Prophet kam rein. Enes Radiallahu sagt, also er war auch dabei, der Prophet kam rein, hat das Kind geküsst und hat an ihm gerochen. Das war die Sunna des Propheten, dass er an Babys gerochen hat. Versteht ihr nicht, Barakallahu fik? Hat ihn geküsst und hat ihn gerochen. Und viele machen das. Ganz besonders bei uns ältere Leute, bei denen noch etwas von Islam geblieben ist, die haben gesagt, na, küss ihn nicht. Was küsst ihn und schmatzt ihn herum und tust ihn quälen? Riech an ihn, das ist besser. Ja? Verstehst du nicht, Barakallahu fikum? Weil Babys haben einen besonderen Geruch, Barakallahu fikum. Ja? Die Haare zum Beispiel und so weiter und so weiter. Aywa, so war der Prophet, alayhi salatu wassalam. Na, nächster Hadith von Abi Huraira رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق أشد به العطش اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال رجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني فنزل البئر فملأ خفاه ثم أمسكها بفيه يعني بفيه بفمي بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا قال هي كل ذات في كل ذات كبد رطبة أجر في كل ذات كبد رطبة أجر بارك الله فيكم. أبو هريرة رضي الله عنه also überliefert diesen Hadith und beschreibt, der Professor in diesem Hadith beschreibt die Gnade eines Menschen und wie sie eigentlich sein sollte. لا حول ولا قوة إلا بالله. Auf jeden Fall, بارك الله فيكم, dass man seine Tapferkeit selber kennenlernt. Das kann man nicht durch, du sitzt zu Hause, liest, dir geht's gut. Nein, sondern in bestimmten Fällen, in bestimmten Situationen wirst du sehen, wie tapfer du bist. Keiner muss erzählen, oder dass du dich bei jemandem wichtig machst, ich bin tapfer, ich bin mutig, ich bin, oder ich bin es nicht, oder das ist alles leeres Gerede. Es wird Situationen in deinem Leben geben, du wirst selber sehen, ob du tapfer bist oder nicht. Allah sieht das. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Je eher du ehrlich mit dir bist und dir selbst sagst, ich bin ein Feigling, ich muss daran arbeiten, die mir eine, also Tapferkeit, Mut, tut man trainieren, Brüder, Barakallahu fikum. Wir haben darüber früher geredet in unseren Vorträgen, für die, die sich hier erinnern können. Manche werden so geboren. Er wird geboren wie ein, wie sagt man das, ein Held. Wahrscheinlich hat er das von seinem Vater geerbt oder von seinen Vätern. Die waren vielleicht Soldaten oder Kämpfer oder Mujahidin oder so. Und der erbt das. Er hat das im Blut, mit Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt. Manche nicht. Alle seine Vorväter waren Weicheier. Und er ist geboren, nimmt Koran und Sunna an und beginnt sich diese Tapferkeit zu anzutrainieren, Barakallahu fikum, durch Koran und Sunna, durch richtige Akida. Er denkt, macht Zikr, denkt viel über Allah subhanahu wa ta'ala nach. Und dann überlegt er sich, Allahu Akbar, wenn Allah subhanahu wa ta'ala der Mächtige ist, wenn er verspricht, die Mu'minin unter seinen Schutz zu nehmen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der entscheidet, wann wer stirbt und wann wer lebt, dann gibt es ja keinen Grund, Angst zu haben. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wenn Allah will, dass etwas passiert, dann passiert es. Er trainiert das. Zum Beispiel in der Armee. Ich weiß nicht, wie es hier ist, aber ich weiß, wie früher die Offiziere ihre Soldaten trainiert haben. Während die Soldaten trainieren, während sie laufen, Liegestütze machen und rennen, er schießt die ganze Zeit neben seinen Kopf. Du trainierst. Am Anfang zuckst du. Aber dann, das wird Alltag. Ob es schießt oder nicht schießt, du wirst sicher nicht zucken. Oder dass du so machst, oder? Einer hat mir erzählt, er war Offizier in einer Armee und er war in einem Krieg, der vor circa 10 Jahren oder ein bisschen mehr war. Auf jeden Fall, er war in einer Kafir-Armee. Sie haben gegen eine andere Kafir-Armee gekämpft. Auf jeden Fall sagte er, ich war der beste Schüler. Ich war beim Schießen der Beste, in der Schule der Beste, also diese Militärschule. Ich war wirklich, aber als man mich auf Dings geschickt hat, auf das Schlachtfeld, ins Kriegsgebiet, die Soldaten, die dort waren, ich war, also mein Rang war höher als alle anderen. Er sagt, als eine Granate gefallen ist, er sagt, ich war als Einziger, ich habe mich unter dem Bett oder Tisch versteckt, als Einziger. Obwohl ich so einen hohen Rang gehabt habe. Warum? Weil ich keine Kampferfahrung hatte. Ich hatte keine Erfahrung mit diesen Granaten und so. Richtige Granaten, bumm, fliegen Splitter, fliegen Fetzen, Fenster, zerbröseln und so. Die anderen Soldaten, nichts. Gar nichts. Die haben überhaupt keine Angst. Weil es jeden Tag passiert. Aber bei mir, subhanallah. Aber mit der Zeit hat er dann sich die Sache angeeignet. Al-Muhim, Barakallahu fikum, wir reden jetzt hier von Rahma. Viele von uns werden in bestimmten Situationen sehen, haben sie Rahma, haben sie Gnade oder sind das gnadenlose Menschen, kalte Menschen, mit einem kalten Herzen. Ein Mu'min darf sich das niemals erlauben. Niemals, dass du ein Mensch bist, dessen Herz hart ist wie Stein. Dass du keine Gnade hast. Dass du, einer, der keine Gnade hat, er hat auch nicht Sinn. Er hat auch keinen Sinn für das Schöne. Er hat auch keinen Sinn fürs Leben, Wallahi. Er hat keinen Sinn fürs Leben. Einer, der keine Gnade hat, einer, der keine Rahma hat, einer, der nicht verzeihen kann. So einer, und wie ihr wisst aus dem vorigen Vortrag, sagt der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Men la yirhamu an-nase, la yirhamuhullah. Einer, der keine Gnade hat mit Menschen, Allah subhanahu wa ta'ala hat auch mit ihm keine Gnade. In einer anderen Überlieferung, Men la yirham, la yurham. Einer, der keine Gnade zeigt, Allah wird mit ihm auch keine Gnade zeigen. Barakallahu fikum. Hier beschreibt der Prophet einen Mann mit Gnade. Und ihr denkt nach. Barakallahu fikum. Sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ein Mann geht also auf seiner Reise. Ah. Die Durst ist bei ihm so heftig, so stark, also er haltet es nicht mehr auf. Plötzlich findet er vor sich einen Brunnen. Er geht in den Brunnen, er klettert runter und trinkt so viel er braucht. Dann klettert er aus dem Brunnen raus und sieht einen Hund. Der ist so hungrig, so durstig, dass er vor Durst Erde frisst. Er beißt in die Erde vor Durst. Also, Allah, das sind seine letzten Momente. Und der Mann denkt sich, subhanallah, und sagt, ich war genauso durstig wie dieser Hund. Und klettert wieder in den Brunnen und füllt seine Schuhe, seinen Schuh. Er füllt seinen Schuh mit was? Mit Wasser. Wie soll er den Schuh tragen? Sagt der Prophet, aywa, thumme emsekeha bifihi. Dann nimmt er ihn mit seinem Mund. Ist ein anderes Wort für Fem. Er nimmt den Schuh mit seinem Mund, mit seinen Zähnen. Und trägt den Schuh wieder raus und gibt dem Hund zu trinken. Sagt der Prophet, verschekere Allahu lehu. Verschekere Allahu lehu. Direkt übersetzt bedeutet das, Allah hat dem Mann dafür gedankt. Allah hat dem Mann dafür gedankt. Verschekere Allahu lehu. Die Bedeutung von dem Allah subhanahu wa ta'ala hat seine Tat, also für etwas Besonderes angenommen. Oder besser gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala, das ist eine besondere Tat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und für die wird er ihn besonders belohnen. Wer würde seinen Schuh nehmen in den Mund? Von den Kuffar wollen wir überhaupt nicht reden. Nicht von den Präsidenten, nicht von den Politikern, nicht von den Tawarit, nicht von ihren Sklaven und Anbetern. Von denen reden wir überhaupt nicht. Die würden das sowieso nicht machen. Aber wir reden von uns. Würdest du dich selbst so erniedrigen, dass du deinen Schuh mit Wasser füllst? Und sagst, na wallahi, dieser Hund ist, der Arme ist ja. Ja. Kum salam barakallahu fikum. Aber eigentlich sind Hunde nicht haram, oder? Hunde halten ist haram. Hunde kaufen ist haram. Hunde verkaufen ist haram. Hunde vertreibt man eigentlich aus den Städten. Hunde vertreibt man wegen der Speichel. Speichel ist schmutzig. Hunde vertreibt man aus den Städten. Ja? Außer die Hunde, die, wie sagt man das, die sozusagen Diplom haben, dass man sie halten darf. Ein gelernter Hund, ein ausgebildeter Hund. Zum Beispiel oder einer, der das Haus oder Grundstück bewacht oder ein Jagdhund. Was mit blinden Hunden? Kann man auch, inshallah, als damals gab es so etwas nicht, aber wenn das inshallah eine Sache ist, die einen Menschen erleichtert, kann man das inshallah verwenden, wenn es keine andere Sache gibt. Auf jeden Fall, heute hat mich irgendwie angerufen wegen Hunden und so weiter. Alas, und wir wissen auch, was Hund ist im Islam. Ist nicht kein besonderes Wort, sondern ein Synonym für etwas Schlechtes. Wenn du jemanden richtig beleidigen willst im Islam, dann sagst du ihm Kelb, Hund. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er eine hässliche Eigenschaft bei einem Mann, bei einem Menschen, wie erwähnt, was Allah subhanahu wa ta'ala? Methaluhu ke methalil kelb, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Sein Beispiel, oder er ist wie ein Hund. In tahmil alayhi yalhath, wa in tatrukhu yalhath. Er ist wie ein Hund. Wenn du auf ihn losgehst, wenn du ihn treibst, wie nennt man das? Häscheln. Und wenn du ihn loslässt, er tut noch weiter häscheln. So einer. La hawla wa la quwwata illa billah. Und der Professor erwähnt auch eine hässliche Eigenschaft bei einem Menschen, derjenige, der etwas herschenkt, es aber zurückverlangt. Was sagt der Professor? Er ist wie ein Hund, der sein Essen ausspeibt und es dann das Erbrochene wieder isst. Wie ein Hund, der sein Erbrochenes wieder isst. So einer ist der, der etwas schenkt und dann er verlangt es wieder von dir. Die einzige Ausnahme ist dein Vater. Er hat dir etwas geschenkt, er sagt, gib wieder zurück. der Vater ist eine Ausnahme. Der Vater ist auch eine Ausnahme in dem Hadith. La yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath. Das Blut eines Muslims ist nicht erlaubt, außer in drei Fällen. Außer in drei Fällen. Oder nicht? In diesem wird was erwähnt. An-Nafs bi-Nafs. Auge um Auge. Oder Zahn für Zahn. Kopf um Kopf. Seele für Seele. Und ein Alter oder ein Verheirateter Zani, Unzüchter, er wird auch erledigt. Murtad hier wird, wir wollen den Metten, den Nass, barakallahu fikum, wer es auf Arabisch kann, soll sagen, wer es nicht kann, alas, auf Deutsch können es wir eh alle. Tarikul lidini mufarikul li jama'ah. Der seine Religion verlässt und die Gemeinschaft verlässt. Das sind die drei Fälle. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Wenn ein Muslim einen anderen Muslim tötet, wird nach diesem Hadith getötet. Okay? Wenn Vater seinen Sohn tötet, dann wird er nicht getötet. Als Vergeltung. Barakallahu fikum. Das ist eine Ausnahme. Ja? Das ist eine Ausnahme. Jazakumullahu khairan. Echt? Was? Na, das darf er nie machen, oder? Das darf er nie machen. Aber falls es passiert aus dem und einem anderen Grund, er wird nicht aus Vergeltung getötet. Verstehst du nicht? Ja, Muslim oder nicht Muslim. Wir reden von Muslimen. Kuffar interessieren uns nicht die Bohne. Kuffar tötet seinen Sohn. Ist das gleich. Na, wenn ein Kafir seinen Sohn tötet, dann wird der Kafir getötet. Wenn sein Sohn, wir reden hier von Muslimen, weil im Hadith habe ich am Anfang gesehen, Laie Hillu. Ja, Laie Hillu Demmu Imri Muslim. Muslim, das Blut eines Muslims ist nicht erlaubt. Das Blut eines Kafirs hat andere, nicht Eigenschaften, sondern andere. Ahkam. Bitte? Für was? Wenn man ein Muslim Bei Allah subhanahu wa ta'ala gibt es die Taube. Allah nimmt eine Taube an, aber es bleibt das Problem, ob der Muslim dir verzeiht oder nicht. Yawm al-Qiyama kann er so viel nehmen von deinen guten Taten, so viel er will. Also in dem Hadith steht, dass er ebeden in Jahannam ist. Na, ebeden in diesem, das ist eine Koran-Aya. In dieser Aya, ebeden bedeutet für lange Zeit. Für lange Zeit. Und diese ganze Aya deutet darauf hin, dass die Tat, die er einer gemacht hat, wirklich etwas ganz Übles ist, einen Muslim zu töten. Und nicht, dass es Kufr ist. Kufr ist es bei niemandem von den islamischen Gelehrten, dass man einen Muslim tötet, ist das nicht Kufr bei niemandem, außer bei den Khawarij. Deswegen. Weiß ich nicht, auf jeden Fall, keiner von Ahli Sunnah und Jamaah sagt, dass es Kufr ist, außer wenn man sein Blut für Halal erklärt. Dann ist es Kufr bei allen islamischen Gelehrten. Auf jeden Fall, das ist eine ganz andere Messe. Dass wir nicht vom Thema ablenken, der Professor erwähnt hier drei Fälle. Drei Fälle, barakallahu fikum. Es gibt aber andere, wie ihr wisst, andere Gründe, wieso man einen Muslim töten darf. Zum Beispiel, wenn er schwul ist. Der Professor sagt, uktulul fa'ila wal maf'ula bih. Tötet den, der es macht und der die Tat. Also der die Tat verrichtet und der, an dem die Tat ausgeübt wird. Wenn es natürlich freiwillig ist von beiden Seiten. Einer, der in einem anderen Hadith, man waqa fil bahima, einer, der Geschlechtsverkehr mit einem Tier hat, der Professor sagt, tötet ihn und das Tier auch. Weil das Tier wurde also die sehr verletzt. Und um das Tier zu beschützen, sozusagen die Ehre des Tieres zu beschützen, ist besser, dass du es tötest. Und der so etwas macht. Dann wer noch? Zum Beispiel barakallahu fikum. In diesem Hadith wurde Zani erwähnt, es wurde Murtad wurde erwähnt. Nein, das ist das gehört, der aufhört zum Beten, gehört zum Zauberer, barakallahu fikum, Zauberer. Das ist Zauber. Das ist Zauber. Was noch? Das ist das gleiche, barakallahu fikum. Was noch? Was wird noch erwähnt in den Hadithen? Bei Alkohol, barakallahu fikum, bei der Sache gibt es Meinungsverschiedenheit. Manche Ulema sagen, der nach dem vierten Mal Also der, der nach dem dritten Mal gepeitscht worden ist wegen Alkohol und es das vierte Mal trinkt, wird getötet. Ah, mit dem Platz des Kalifen einnehmen möchte. Also der Prophet Islam, er sagt, wenn zwei Kalifen auftauchen, tötet den zweiten. Es gibt einen Kalifen, alle haben ihm Bay'a gegeben und dann kommt plötzlich kommt dann und sagt, gib's mir Bay'a, ich bin der Neue. Genau. Khalif tötet ihn, sagt der Prophet Islam. Was ist eigentlich mit Drogen? Drogen ist das, also die Fatwa ist, dass einer, der Drogen produziert und sie vercheckt, getötet wird. Barakallahu fik. Ja, ja, und die Strafe ist strenger in diesem Fall als bei Alkohol. Ja. Der sie nimmt? Der sie nimmt, Allahu Mustan, der sie nimmt, man kann ihn nicht töten, weil er ist abhängig geworden. Ja, man muss ihn eine der ist schon getötet. Er ist schon kaputt, man muss ihm Hilfe geben, damit er sich von dieser Sache löst. Das Problem bei Alkohol ist nicht, man wird nicht mudmin. Wie sagt man mudmin? Süchtig von Alkohol. Ja. Aber bei Droge, man wird süchtig, deswegen ist Droge gefährlicher als Alkohol. Dass wir weiter, inshallah ta'ala, mit unserem Hadith, inshallah ta'ala, machen. Aywa, verschakir Allahu lehu. Allah hat ihm gedankt für seine Tat, verghafir lehu und hat ihm verziehen. Hat ihm verziehen, seine schlechten Taten. Und hier sind natürlich was? Taten gemeint, welche? Kleine Sünden. Nicht große Sünden, wie Sinna. Stell dir vor, du machst Sinna und dann siehst du irgendeinen durstigen Hund auf der Straße und du kommst und gibst ins Wasser und dir ist verziehen. Nein, du musst Tauba machen. Verstehst du mich, Barakallahu? Fikum. Aywa. Die Sahaba sagten, Ya Rasulullah, inna lana fil Baha'imi ajran. Ja Rasulullah, haben wir denn Belohnung für unsere Baha'im, für unsere Rindviecher oder für die Viecher, die wir haben? Haben wir Belohnung dafür? Wenn wir sie füttern, Wasser geben und so weiter und so weiter. Der Prophet Sallam sagt, fi kulli dhati kabidin ratbatin ajrun. In jeder Kabid, die Leber, in jeder feuchten Leber, wenn wir sagen feuchte Leber, dann bedeutet das ein? Nein, ein Geschöpf, ein lebendes Geschöpf, barakallahu fikum. Weil wenn die Leber trocken ist, dann ist er eine Leiche, ist tot. Ja, bei jedem Geschöpf, bei jedem lebendigen Geschöpf, egal ob Mensch oder Tier ist, hat man Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man es pflegt. Wenn man es füttert. Ja, wenn man es füttert. Subhanallah. Sogar, wenn du die richtige Nähe hast und du gehst irgendwo auf einen Fluss und fütterst, keine Ahnung, Enten oder Tauben oder Fische oder so, wenn du mit der richtigen Nähe hast du sogar dafür Ajr bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Bei Pflanzen ist das gleiche, Habibi, der Prophet Sallam sagt, wenn du weißt, du hörst, es ist Yom al-Qiyama, du hörst, es ist Yom al-Qiyama, und du hast in deiner Hand eine Pflanze, also einen Baum, was gepflanzt werden soll, oder diese Jungpflanzen, wie nennt man die? Sprösslinge, kann man auch sagen, Al-Muhim, und du hast in deiner Hand eine Pflanze, ein Baum, pflanze es an. Sag nicht, ich sehe Yom al-Qiyama und weg. Nein, der Prophet sagt, pflanze diesen Baum ein. Subhanallah. Du hörst, es ist Yom al-Qiyama, alles passiert. Pflanze den Baum ein. Ja, lass die Tat nicht. Ja, la hawla wa la quwwata illa billah. Aywa, inshallah ta'ala, machen wir weiter mit unseren Hadithen von Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, أذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار يقال والله أعلم لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها فأكلت في خشاش الأرض. نعم. Der Prophet sagt, ey, was ist los? Was ist los, Tahir? Geht schon. Ha? Wenn du nicht zuhören willst, kein Problem, ich halte dich nicht auf. Barakallahu fikum. Du sitzt hier in der ersten Reihe. Die in der ersten Reihe sind besonders die zuhören. Das war immer so. In allen Moscheen, bei allen Vorträgen. Die in den ersten Reihen sitzen, wissen am besten, was geredet wird und was gesprochen wird. In der Schule, in der Jamia und so. Und das sollte auch so sein. Also gib deinen Platz, sein Hack, sein Recht, barakallahu fik. Aywa. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, eine Frau wurde bestraft wegen einer Katze. Ja, wegen einer Katze. Sie hat sie eingesperrt und sie starb vor Hunger. Ja, wegen dieser Katze kam sie in Jahannam. Aywa. Es wird gesagt, la anti et amtiha, du hast sie nicht gefüttert. Und du hast sie ja nicht zum Wasser, also nicht Wasser zum Trinken gegeben, als du sie eingesperrt hast. Ja, du hast sie auch nicht erlaubt, dass sie frei herumläuft und sich Tiere fängt. Ja, Mäuse und keine Ahnung, Insekten und so weiter und so weiter. So starb sie. Ja, wegen einer Katze kam eine Frau in Jahannam, la hawla wa la quwwata illa billah. Stell dir vor, du hast ein Tier. Keine Ahnung, du hast einen Hasen und der stirbt dir vor Hunger. Oder du hast einen Vogel. Oder du hast einen Fisch. Oder du hast ein Pferd. Oder irgendein anderes Tier, du hast es. Und du vernachlässigst es so sehr, er stirbt. Ja? Wenn du absichtlich es, wie sagt man das? Vernachlässigt das. Wenn du es absichtlich eingesperrt hast, dass er sich nicht selbst versorgen kann, dann ist die Sache klar. Aber wenn das unabsichtlich passiert ist, dann ist deine Gafla auf einem sehr, sehr kritischen Niveau. La haula wa la quwwata illa billah. Haustiere darf man aber allgemein nicht halten, oder? Darf man allgemein halten. Aber darf man, natürlich, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Tiere wegen Wasser schaffen. Wegen uns Menschen, barakallahu fikum, damit sie uns nützen. Versteht aber ich meine, so nur, ich weiß nicht, das ist nur was zum Spielen, weil in Hase oder keine Ahnung zu Hause ist. All das, was erwähnt wurde, das haram ist, ja? Zum Beispiel, der Professor hat erwähnt, was darf man nicht ins Haus reinlassen? Einen Hund. Ja? Wären andere Tiere verboten, würden sie erwähnt. Ja? Barakallahu fikum. Auf der anderen Seite werden andere Tiere erwähnt, die im Haus herumlaufen. Wie der Professor a.s. über die Katze sagt, innama hiya min tawafati alaikum wa tawafin. Sie, die Katze, ist ständig um euch herum, macht Tawaf. Ja? Wie sagt man das? Sind wir bei dir, rennt hinter dir nach. Aywa, die ganze Zeit, man kann sie nicht vertreiben. Der Professor sagt, ja, urteilt über die Katze und sagt, leiset hier bin Najis. Sie ist nicht schmutzig, die Katze ist nicht schmutzig. Also hier wird was gemeint, die Speichel von einer Katze ist nicht schmutzig. Im Gegensatz von einem Hund, barakallahu fikum. Ja? Die Ulema sagen, den gleichen Hukm hat eine Maus, eine Hausmaus. Was willst du machen? Du kannst sie nicht vertreiben aus den Häusern. Wir reden von den Häusern damals. Jetzt in unserer Zeit ist die Sache natürlich anders. Verstehst du mich, barakallahu fikum, na. La hawla wa la quwwata illa billah. Und andere Tiere, zum Beispiel, dass man eine Hausschlange tötet, nachdem man sie gewarnt hat, dass man einen Wesek, diesen Gecko, tötet, wenn den man im Haus findet, ohne Vorwarnung, oder einen Skorpion und so weiter und so weiter. Eine kleine Frage, aber dieser Hadith mit den Engeln, dass sie nicht in die Wohnung kommen, das ist nur wegen Hunden. Hunde und Bilder. Beide Sachen werden in diesem Hadith erwähnt. Hunde und aufgehängte Bilder an den Wänden. Andere Ulema sagen, alle Bilder, auch egal ob aufgehängt oder in der Schublade, oder ob sie in der Schublade stecken. Deswegen muss man bei dieser Sache achten. Aywa. Wenn die Schlange, wo sie Federn töten bleiben? Eine Hausschlange hat einen anderen Hukum. Was ist die meisten Eine Schlange, die du in deiner Wohnung findest, zum Beispiel. Du findest sie im Bett. Du willst, auf einmal siehst du im Bett. Die darfst du nicht sofort töten, sondern du musst sie warnen. Weil Hausschlangen haben einen anderen Hukum. Das sind Jan. Jin. Jin, Mehrzahl Jan, barakallahu fikum. Wenn ein Muslim ist, dann wird er weggehen. Aber wenn er das nicht ist, dann tötest du ihn. Sagst du, ja, Bismillah, hau ab. Es gibt muslimische Jin, barakallahu fikum, zweifellos. Auf jeden Fall, eine Hausschlange warnt man. Die Hadithe sind in dieser Sache, Rawahu Bukhari und andere, als einer der Sahaba eine Schlange getötet hat. Die Sahaba sagen, wir haben nicht gesehen, wer als erster tot war, die Schlange oder er. Tup, er war sofort. Die anderen Jinn haben ihn als Vergeltung getötet, er hat sie nicht gewarnt. Ja, und dann gab es einen, wie sagt man das, einen ganzen Gerichtsprozess bei den Dschinn. Ja, hat er Bismillah gesagt oder hat er nicht Bismillah gesagt? Die Familie des getöteten Dschinn wollten Vergeltung und so weiter und so weiter. Also ihr könnt den Hadith, inshallah ta'ala, ja, der Sahih ist, ihr könnt ihn im Internet suchen, inshallah ta'ala, dass wir nicht... Mit welcher Sprache muss man Aiwa, wo sind wir stehen geblieben? Das war jetzt wirklich lustig. Ey. Nein, ich habe ernst gemeint. Ja. Gut, Bruder, barakallahu fikum. Wenn in der Türkei passiert, dann nur türkisch reden. Ich meine, nur türkisch reden. Ich muss hier bosnisch reden. Das ist die Sprache, die du bestrahlen redest. Ja, ja. Allahu Akbar, du Subhanallah, sagst Bismillah, fängst sie und schmeißt sie aus dem Fenster raus. Fertig, du bist. Ja? Ja? Hey, war was? Allahu Mustan. Ja, musst du aufpassen, weißt du, wenn du nicht integriert bist, wird sie dir ein ganz kalter Hedge. Ah ja. Allahu Mustan. Die Schlange ist nicht rausgegangen, weil sie nicht türkisch konnte. Barakallahu fikum, Brüder. Das sind wichtige Sachen, wallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Also diesen Hadith habt ihr verstanden. Naam. La hawla wa la quwwata illa billah. Auf jeden Fall, wir haben auch andere Hadith erwähnt und ich glaube, wir werden noch einige erwähnen, wegen zum Beispiel der Hadith Abu Umair. Der Bruder von Anas ibn Malik, wo der Professor immer sagt, ja, Abu Umair, ma fa'ala Nuhair. Abu Umair, was hat denn dein Vögelchen, was hat er angestellt, was hat er gemacht? Ja? Weil der Professor in einer Überlieferung hat er hat gesehen, dass der Vogel war tot von Abu Umair, er war ein Kind. Hat er einen Papagei oder irgendeinen Kanarienvogel gehabt, keine Ahnung, er war tot. Ja, der Professor immer sagt, was hat er angestellt? Ja, in einer anderen Überlieferung, er hat ihn mit dem Vogel gesehen, wie er spielt und so, und eines Tages war der Vogel weg. Und der Professor hat zu ihm gesagt, was hat er gemacht, wo ist er? Ja, versteht ihr mich, barakallahu fikum. Dieses Kapitel wird, oder besser gesagt, diese Hadithe werden in verschiedenen Kapiteln erwähnt. Ja, in Fiqh, ja, und in Akhlaq. In Akhlaq, wie der Prophet mit einem kleinen Kind redet und sagt ihm, ja, Abu Umair, Abu, dass du jemand sagst, ja, Abu Khalid oder Abu Hamza oder Abu So, das sagt man aus Respekt, dass du ihn zeigst, dass du ihn respektierst und dass er dir, versteht ihr mich, barakallahu fikum. Der Prophet respektiert ein kleines Kind und redet mit ihm so, dass das Kind das Gefühl bekommt, er wäre etwas Wichtiges in der Gemeinschaft. Und macht noch mit ihm noch Spaß. Was ist mit dem Vögelchen? Und er redet, sagt es so, dass sich das reimt, alayhi salatu wassalam. Ja, aber Umair, ma fa'ala Nuhair. Das reimt sich, dass das Kind, wenn es traurig ist, dass der Vogel tot ist, dann wird ihn das aufmuntern. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Wenn der Kind irgendwas Schlechtes mit dem Vogel getan hat, dann hat der Professor auf eine schöne Art und Weise ihn gewarnt. Was hat er denn angestellt? Allah, ich würde das einen Spatzen, als der wirkt. Subhanallah, wie soll das gehen? Er ist doch so klein und du bist so groß und stark. Ja, stell dir vor, jemand, der groß und stark ist, kommt und wirkt dich jetzt. Das geht nicht. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Dass er Gefühl bekommt, dass man die Schwachen und Kleinen, dass man die nicht, das macht man nicht. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Ja? Weil meistens Leute, die Kleine und Schwache schlagen, er würde sich niemals auf einen Großen, also trauen, dass er auf einen Großen losgeht. Barakallahu Fikum, das ist also in Akhlaq und Adab. Und in Fikh werden dieser und andere Hadith erwähnt, bei welchem Kapitel? Ha? Die Grenzen von Harem. Ha? Wenn wir sagen Harem, was bedeutet das? Mekka oder Medina. Was bedeutet das Harem? Der Harem von Medina und der Harem von Mekka. Dort ist es verboten zu jagen. Man darf die Tiere nicht verjagen. Wenn du zum Beispiel um Harem herum Tauben siehst, du darfst sie nicht bewerfen mit Steinen oder sie vertreiben, husch, husch oder so. Nein, du darfst sie auch nicht fangen. Du siehst zum Beispiel, Zebra kommt in Mekka rein und du kommst, ah, super Gelegenheit, Zebrafleisch. Du. Ah, nein, du darfst es nicht jagen in Mekka. Du darfst es auch nicht verjagen, dass du sagst, komm, erschrecken wir es, dass es rausrennt und dann erledigen wir es. Ja. In Harem, in Mekka dürfen auch keine Dings, Strafen verrichtet werden, dass du neben Kaaba jemand die Hand abschneidest oder dass du ihn in Kaaba tötest. Nein, sondern er wird gefangen, ja, dann wird in seinem Fall gerichtet, hat das gemacht, was sind Zeugen, alles, was erforderlich ist. Und dann wird er außerhalb von Harem gebracht und er wird außerhalb von Harem getötet. Ja. Verstehst du nicht, Barakallahu fik? Und da wird dieser Hadith erwähnt. Wo hat dieser Umair, Abu Umair, der Bruder von Anas, ja, wo hat er in einer anderen Überlieferung handelt es sich um ein anderes Kind? Al-Muhim, von wo hat er diesen Vogel her? Hat er den in Harem gefangen? Hätte er ihn in Harem gefangen, würde der Prophet Sallam das nicht dulden. Er würde sagen, komm, lass den Vogel los und mach das nicht mehr. Ja, weil das ist ein Harem. Aber auf jeden Fall würde das Prophet auf seine Art und Weise das machen, nicht so wie wir. Ein Beduine kommt in die Moschee rein und uriniert ihn weg. Und alle Sahaba kommen, Allahs, jetzt geht es ihm an den Kragen, die wollen ihn. Der Prophet sagt, nein, lasst ihn. Er hat damit begonnen. Lasst ihn. Er soll damit fertig werden. Er uriniert. Der Prophet sagt, greift ihn nicht an. Lasst ihn fertig werden. Warum? Weil er uriniert an einer Stelle. Wenn ihr beginnt mit ihm, wie sagt man das, euch zu, er wird sich selber voll machen und einige von euch und Masjid überall wird in eine Richtung spritzen. Und ihr habt Katastrophe gemacht. Ja? Ihr wollt jetzt einen Munker verhindern, eine schlechte Sache, eine böse Tat wolltet ihr verhindern und habt mit eurer Art eine noch größere schlechte Tat verursacht. Deswegen lasst ihn. Es ist schon passiert. Er hat begonnen. Ihr könntet sie noch da gesundheitlich, sagen die islamischen Gelehrten, wenn sie über diesen Hadith sprechen, ihr könntet sie noch gesundheitlich schaden. Wenn einer beginnt zu urinieren, ja, und dann wird er gestopft wegen irgendeiner Angst oder irgendwas anderes, kann sich das sehr negativ auf seine Gesundheit auswirken. Lasst ihn. Dann kommt der Prophet zu ihm, der Prophet und der Rest der Masjid, die ihn schlagen wollten. Der Prophet kommt zu ihm und sagt, das hier ist eine Moschee. Hier wird gebetet und hier wird Zikr gemacht. Hier betet man Allah subhanahu wa ta'ala und macht Dua und Ibadah und solche Sachen macht man hier nicht. Alas. Alas. Sofort. Wie sagt man das? Er hat sofort kapiert und sagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit mir und mit dir Gnade haben und sonst mit niemand. Also dass ich und du in Jenna kommen und, das, und sonst niemand. Ja. Der Professor hat ihm das auf eine schöne Art und Weise erklärt und er hat das angenommen. Ja. Es gab auch natürlich Fälle, wo der Professor anders reagieren muss. Ja. Wo er zu Muaz sagt, Thakalatka ummek, deine Mutter soll dich verlieren. Ja. Deine Mutter, was bedeutet, deine Mutter soll dich verlieren? Dass deine Mutter ohne ihren Sohn bleibt, ihr Sohn ist tot, ist draufgegangen. Ja. Was ist das für eine Frage? Er fragt, wenn wir, oder war das Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud, wo er fragt, werden wir wirklich zur Rechenschaft gezogen für das, was wir sagen, nicht ernst meinen, sondern so plappern halt. Du sagst, weißt du, der Professor sagt, Sekeretke Ummek, deine Mutter soll dich verlieren. Ja? Warum werden die Menschen auf ihre Gesichter in Jahannam geworfen, wenn nicht wegen ihrer Zunge? Auf Gesicht werden die Leute ins Jahannam geworfen. Wegen was? Wegen ihrem Plappern. Nicht wegen Ernstes, dass du sagst, jetzt sagst du etwas wirklich Gewaltiges. Ja, du hast es, wie sagt man das, geplant oder besser gesagt, du weißt, was du redest. Sondern nein, wir reden, so machen Spaß, plappern, sagen irgendwas und sagen, es ist Spaß und so. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu? fikum, der Prophet Salama, wenn es sich um Religion gehandelt hat, war der Prophet Salama man hat die Ernstheit an seinem, oder dass er böse ist, hat man das an seinem Gesicht gesehen, alaihi salatu wassalam. Jeder Mensch wird böse. Auch der Prophet Salama wird böse. Ja? Aber der Unterschied zwischen dem Propheten Salama und den Rest der Menschheit ist, dass der Rest der Menschheit, wenn sie böse werden, sie machen Sachen, die haben es nicht unter Kontrolle. Sie brüllen, schimpfen, reißen sich den Kragen auseinander, reißen sie die Haare aus dem Kopf, hauen mit Kopf gegen die Wand, betrinken sich und so weiter und so weiter. Ja, oder verprügeln die Frau und so weiter und so weiter. Ja, der Prophet wird böse. Wahrscheinlich, alaihi salatu wassalam, mehr als die ganze Menschheit. Aber das Einzige, was man an ihm sieht, alaihi salatu wassalam, ist, das Gesicht wird, ja, ist nicht mehr so fröhlich. Er wird rot im Gesicht, alaihi salatu wassalam. Ja, deswegen bedeutet, wenn der Prophet sagt, la taqdab, was bedeutet la taqdab? Nicht reg dich nicht auf. Werde nicht zornig. Ja? Dass du nicht erzürnst, dass du. Ja? Was bedeutet zornig? Dass man deinen Zorn nicht sieht. Dass du handelst und Taten machst, wenn du wütend bist. Wie der Prophet Salama sagt: La yakdi qadi hina yakdi wa huwa ghadban. Ein Qadi, ein Richter, darf niemals urteilen. Und er ist Ghadban, er ist wütend. Ja? Deswegen, ein Richter darf niemals wütend sein. Ein Richter muss immer cool sein. Die Ulema sagen, Qiyase nach dem, Wala yakdi wa huwa atshan, Wala yakdi wa huwa jawan. Und er darf auch nicht urteilen, wenn er extrem durstig ist. Oder er darf nicht urteilen und er ist extrem hungrig. Ja? Du redest, ja, und das ist passiert und so, und dann hat er mich geschlagen und hat mir. Und er sieht vor sich hin so ein gebratenes Händel und so. Ja, ihr redet beide, streitet euch und er denkt nur an Essen. Ja, wann wird Iftar sein? Versteht ihr nicht, Barakallahu? Er ist, darf er nicht. Er ist, wie sagt man das, er ist abwesend. Wenn er wütend ist, er kommt böse in den Saal rein. Ja, Frau hat ihn böse gemacht, keine Ahnung, hat das Essen versalzen oder. Ja. Und er hört sich dann die Ärztepartei an. Die sagen, ja, so und so und so und so ist es passiert. Und er dreht durch. Ja. Dieser Wut wird ihn dazu bringen, dass er Fehlentscheidungen trifft. Barakallahu fikum. Ja? Ja? Allahu mustan. Deswegen sollte man cool bleiben. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallahi, unüberlegte Sachen, die man macht, sind wirklich Katastrophe. Ich habe nachgedacht über diesen Schwachkopf, den wir auf der Straße gesehen haben. Wo wir vor der Moschee gestanden sind, als er zu uns so gesagt hat. Er macht so. Keine Ahnung, ich habe ihn einmal gesehen. Er macht so und geht weiter. Ja? Ja? Egal um was es ist, dass man ihn außer Gefecht setzt. Wallahi, das ist das Leichteste. Ja? Halas. Ja, und der ist schon auf Sejda. Aber was ist danach? Ja, versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Was ist danach? Ja, was sind die Awaqib, die Folgen von dem? Was passiert am Ende? Ja, wurde absichtlich geschickt? Kein normaler Mensch wird kommen und zu uns sagen, pff, keiner. Ja? Weil ich jetzt so mache. Na, wenn er. Nein, ich frage euch, wenn jemand normal ist, er würde das nicht machen. Na, ganz besonders schon auf einer offenen Straße hat das schon was zu bedeuten. Ja. Er soll das irgendwo machen, wo nur du und er alleine seid. Ja. Wo ihn außer Allah subhanahu wa ta'ala niemand sieht. Der wird das niemals machen. Ja. Weil da stehen keine, wie sagt man das, diese Weitsichtskameras, die das Ganze beobachten von den Kuffar und so. Ich bin ihm nachgegangen, ich hätte was gehört. Danke. Khairin, inshallah. Wollen wir weitermachen, inshallah. Barakallahu fikum. Aywa, the next hadith from Abdullah ibn Amr ibn al-As an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal irhamu turhamu waghfiru yaghfir Allah lakum waylun lil-akma'i al-qawli waylun lil-musirrin alladhina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagt, habt Gnade, Erbarmen mit den Geschöpfen, Allah wird Gnade mit euch haben. Verzeiht den Leuten, Allah wird euch verzeihen. Waylun lil akma'i al-qawli, waylun lil musirrin. Waylun lil akma'i al-qawli, also wehe denen, die keine Lehre aus irgendwas ziehen können. Und wehe denen, die immer wieder die gleiche Sünde begehen. Die immer wieder die gleiche Sünde begehen. Alladhina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Die ständig die gleiche Sünde machen und sie wissen es. Sie sind sich bewusst. Sie machen immer die gleiche Sünde bewusst. Bewusst. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Immer wieder. Er weiß, es ist eine Sünde. Wurde gewarnt. Aber er läuft weiter. Wie oft gibt es solche Jahle, du sagst ihm wegen Zinsen. Das ist Haram. Der sagt, ja, okay, Bruder, danke, Bar. Hauptsache, er wird dich los. Ma, Barak, Barakallahu fik, möge Allah dich belohnen. Jazakallahu khairan für die schöne Nasiha. Er macht aber weiter. Verstehst du mich, Barakallahu fik? Ich kannte solche Munafikin, Wallahi, sogar in der Jahiliya. Ja, sogar in der Jahiliya. Leute treffen einen Da'ia, auf der Straße, und er macht mit ihnen Da'wa und erklärt ihnen so und so und so. Und manche widersetzen sich. Ja, aber das geht nicht, oder dies, oder das und so. Aber einer, er hört ganz gut zu. Subhanallah, und wirklich, du hast wirklich recht zu. Danach, wisst ihr, was er sagt? Er sagt zu den anderen, die sich ein bisschen widersetzt haben, oder die diskutieren wollten, Monakascha machen wollten. Er sagt, was soll das? Redet nicht so mit Hodja, mit Daya und so. Wenn er redet, sagt ja, aber wenn er weg ist, mach du dann, zieh dein Ding weiter durch. Denke ich, Subhanallah. Diese Sorte ist schlimmer als die erste. Weil die sich widersetzen, das sind wahrscheinlich Jahil, die verstehen nicht. Die sind zu doof, um es zu verstehen. Er braucht es mehrmals. Aber der ist ein richtiger kleiner Fiesling. Er versteht, was du sagst, und er kennt den Sinn, und er weiß, dass du ihm Khair wünschst. Deswegen sagt er, ja, danke, möge Allah dich belohnen, so, sobald du weg bist, geht er weiter. La hawla wa la quwwata illa billah. Ja, alladhina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Die bei einer Sünde, wie sagt man das? Also, bleiben. Ja? Standhaft sind bei einer Sünde, wa hum ya'lamun, und sie sind der Sache bewusst, ja? Sie sind also ihrer Sünde bewusst. Barakallahu fikum, la hawla wa la quwwata illa billah. Aywa, der nächste Hadith von Abi Umama. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man rahima walau zabihatan rahimahullahu yawm al-qiyamah. Derjenige, der Gnade hat, sogar mit seiner Zabiha, mit seinem Schlachtopfer, sogar mit ihm hat er Gnade, Allah subhanahu wa ta'ala wird mit ihm Gnade yawm al-qiyamah haben. Ja? Jetzt ist Eid. Zum Beispiel, es ist Eid. Morgen ist Eid. Oder in 10 Tagen ist Eid. Halas? In 10 Tagen ist Eid. Und du hast dir ein Schaf gekauft. Einen Bock. Und willst ihn schlachten. Es ist Sunna. Du bist in Wohlstand. Du weißt, du musst das machen. Du bist, dir geht's gut. Du bist nicht einer, der, sondern du bist, dir geht's gut und musst es schlachten. Verstehst du nicht, Barakallahu fik? Aber du überlegst dir die ganze Zeit, wie soll ich ihn schlachten, Allah? Wie soll ich das machen? Du schaust ihn an. Sieht schön aus, Allahu Akbar und so, ist wirklich, mashallah. Und dann, wenn es drauf ankommt, verstehst du nicht, du hast Gnade. Und du hast dein Messer extra scharf gemacht. Du machst es jeden Tag scharf, aus Angst, dass du ihn nicht, ich sag mal, dass du ihn nicht quälst und so, dass du einen kurzen Prozess mit ihm machst. Fertig. Und du hast Gnade mit ihm. Und dann, wenn es darauf ankommt, sagst du alles, Bismillah, im Namen Allahs. Oder du bist im Hajj. Du machst Hajj, du musst schlachten. Zum Beispiel, wenn du Temetu machst, schlachtest du. Oder du nimmst die Qiran, du nimmst ein Schlachtopfer von zu Hause mit. Das ist genommen, um es Allah subhanahu wa ta'ala als Opfer zu bringen, als Kurban. Oder nicht? Aber es wird dir irgendwie leid, Allah. Du würdest es nicht, lieber nicht schlachten, aber das ist Scharia. Und du hast Angst, du hast Gnade mit ihm und der Professor hat gesagt, wer Gnade hat, Erbarmen. So viel, dass er sogar mit einem Schlachttier Gnade hat, Allah wird mit ihm Yawm al-Qiyamah Gnade haben. La hawla wa la quwwata illa billah. Und das hier handelt es sich nicht um viel Gnade. Versteht ihr nicht, Barakallahu fikum? Was ist dann mit denen, die wirklich Gnade mit jedem und allen haben, den Leuten verzeihen, den Leuten vergeben, sich von ihren eigenen Rechten lossagen, aus Gnade zu den Menschen. Sag, Allah, ich lasse nach und lasse da nach und lasse nach. Nachlassen ist kein Zeichen der Schwäche, Brüder, Barakallahu fikum. Nachlassen ist kein Zeichen der Schwäche. Nachlassen ist ein Zeichen der Gnade. Und wenn du nachlässt, aus Gnade, oder besser gesagt, aus Gnade solltest du jedes Mal nachlassen. Ja? Aber aus Schwäche darfst du nicht nachlassen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wenn du spürst und sagst, eigentlich will das, ich will das nicht nachlassen. Ja? Dieser Typ verdient keine Gnade. Der verdient, dass man ihm die Fresse poliert. Zum Beispiel. Ja? Ja? Er verdient keine Gnade, Allahu Akbar. Aber du sagst dich von deinen Rechten los aus Schwäche, weil du schwach bist, weil du. Ja? Das ist was anderes. Da solltest du kämpfen wegen deinen Rechten. Und sagst, na wallah, ich sag mich nicht von meinen Rechten los. Ja? Ne, glaubt, der kann mich nein? Sicher nicht. Ja? Aber du weißt, es liegt an dir mit Allahs Erlaubnis. Du bist stark, du kannst machen, was du willst. Du kannst dich sogar bestrafen, wenn du willst. Ja? Weil du bist stärker, du hast inshallah ta'ala das. Ja? Sag dich von deinen Rechten los. Das ist ein Zeichen von Gnade. Wie zum Beispiel, ich habe euch ein Beispiel erwähnt, gefangene Kuffar bei den Muslimen. Ja. Man befreit die gefangenen Kuffar, also der Emir darf sie befreien, ja, aus Gnade. Er befreit sie aus Gnade, aber nicht aus Schwäche. Aus Schwäche dürfen sie nicht befreit werden. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Zum Beispiel, Muslime haben gefangene Kuffar bei sich, gefangene Soldaten. Der Emir entscheidet, was mit denen passiert. Entweder wir tauschen sie um, oder wir sagen, gibt es Kohle für jeden von euch, was weiß ich, 100.000 Euro und wir befreien euch. Ja. Wenn wir das Geld brauchen. Oder der Emir sagt, tut sie alle hinrichten. Fertig. Ja? Oder der Emir sagt, die sind sowieso verloren. Lass die gehen nach Hause. Lass. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? In diesem Fall, wenn die Muslime stärker sind, ja, dann kann der Emir entscheiden, dass er sie lässt. Also er sieht, die sind keine Gefahr für uns. Wir werden sie noch einmal fangen, wenn wir wollen. Ja? Die sind für uns keine Gefahr. Und im Kampf werden wir sie besiegen. Lassen wir sie. Ja? Aber dass man sie lässt und sagt, ja, lassen wir sie frei. Hoffentlich werden uns die Kuffare in Ruhe lassen. Oder sie werden mit uns sein. Das ist nicht erlaubt. Ja? In diesem Fall werden sie erledigt. Verstehst du nicht, Barakallahu fikum? Weil wenn du die lässt, Allahu alam, wenn du wieder einen von denen... Ja, ja. Zum Beispiel, du weißt, wenn du ihn verzeihst und so, wenn du vergisst, also wenn du das lässt, auf Gnade und so, und du weißt, er wird dich schwach, so, ich meine, so recht finden, er wird das nächste Mal ohne Probleme machen. So, wie gesagt, wenn du eine schlechte Erfahrung mit ihm gehabt hast, ja, wir reden nicht von etwas, was nicht passiert ist. Ja. Dass du sagst, du weißt, er wird es machen. Nein, du weißt es nicht. Wenn er es schon einmal gemacht hat, ja, er hat es schon einmal mit dir gemacht, dann ist das was anderes. Also, oder besser gesagt, das ist das zweite oder das dritte Mal, dass er das macht. Ja, dann gilt hier der Hadith vom Propheten Salam. Ja, ein Mu'min beißt eine Schlange nicht zweimal aus dem gleichen Loch. Einmal hat er dich aufs Kreuz gelegt, das zweite Mal darfst du dir das nicht erlauben. Sagst du, nein. Allahs. Warum machst du das? Mit der Nähe, um die Rechte, deine Rechte und die Rechte anderer Muslime zu beschützen. Ja? Die Rechte anderer Muslime zu verteidigen. Weil du weißt, er ist ein Mensch, der kein Schamgefühl hat. Der schämt sich nicht vor Allah. Er hat auch keine Angst vor Allah, das wieder zu tun. Und er sagt so, na, jetzt werde ich ihm eine Lehre erteilen, dass er das nie wieder versucht. Nicht mit mir und auch nicht mit anderen Muslimen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? In diesem Fall. Du weißt, inshallah, ein Muslim muss klug sein. Und er muss, wie sagt man das? Mutig.

Allah mustan. Und was das Mu'minin angeht, ajaben li amri al-mu'min, sagt der Prophet Salame. Das Beispiel von einem Mu'min, seine Situation ist ajab. Ajab al-ujab. Etwas wirklich Wundervolles. Egal was ihm passiert, für ihn ist Khair. Er stoßt für ihn, er kommt in Bedrängnis, in Probleme und so. Er macht Sabr für Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist zufrieden mit Allahs Entscheidung. Er gibt die Schuld sich selber für etwas, was schief gelaufen ist. Wenn ihm etwas Gutes zustoßt, sagt er, wallahi, einzig und alleine Allah subhanahu wa ta'ala Gnade mir gegenüber. Und ich habe das mit nichts verdient. Das ist pure Gnade Gottes, der Barak wa ta'ala. Egal was passiert, er ist im Khair. Aber ein Kafir, egal was passiert, er ist im Scher. Wenn er im Wohlstand ist, die Strafe wird gewaltiger sein. Wenn er aber im Übel ist oder im Elend, dann sagt der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam über ihn, inna min ashqil ashqiya man jama'a alayhi faqru dunya wa adhabu al-akhirah. Der unglücklichste Mensch von allen ist derjenige, bei dem sich zwei Sachen gefunden haben. Was? Al-faqru fi dunya, Armut in dieser Welt und die Strafe Gottes in der nächsten Welt. Aywa. Die bei denen hat nie was Gutes in seinem Leben gespürt. Mit Recht. La hawla wa la quwwata. من سلالة صهيوني نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيوني